Oh, schade um die Diener. Es kommt kein Gesandter zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig machen würden.